Und damit zurück zum Hauptthema. Bakterien machen mehr als 90% der Darmwesen aus. Wenn wir Bakterien ordnen, teilen wir sie in etwas mehr als 20 Stämme ein. Diese Gruppen haben manchmal so viele Gemeinsamkeiten wie ein Mensch und ein Einzeller mit Mundgrube, nämlich wenige. Die meisten der Darmbewohner lassen sich 5 Stämmen zuordnen. Bakteriodeten und Firmicuten, Actinobakterien, Proteobakterien und Verrucomicrobia. Innerhalb dieser Stämme gibt es verschiedene Ober- und Untereinteilungen, bis man irgendwann vor einer Bakterienfamilie steht. Innerhalb dieser Familie ist man sich relativ ähnlich. Man isst dieselben Dinge, sieht relativ gleich aus, hat ähnliche Freunde und Fähigkeiten. Die einzelnen Familienmitglieder haben dann so eindrucksvolle Namen wie Bacteroides uniformis, Lactobacillus acidophilus oder Helicobacter pylori. Das Königreich der Bakterien ist riesengroß und beherbergt extrem viele Arten. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Sammlung aus Bakterien. Man könnte von uns sogar einen bakteriellen Fingerabdruck nehmen. Würde man dann einen Hund abtupfen und dessen Bakteriengene analysieren, könnte man mit großer Sicherheit das passende Härchen dazu finden. Funktioniert genauso mit Computertastaturen. Alles, was wir oft berühren, trägt unsere Mikrobenhandschrift. So einzigartig sieht es allerdings auch in unseren Därmen aus. Wie sollen Mediziner da wissen, was gut oder schlecht ist? Für die Forschung sind solche Einzigartigkeiten problematisch. Wenn sich die Frage stellt, welchen Einfluss haben Darmbakterien auf die Gesundheit, dann wollen wir nicht hören. Also Herr Meier hat ein abgefahrenes asiatisches und ganz viel ulkige Sorten hiervon. Wir wollen Muster erkennen und daraus Wissen ableiten. Wenn sich Wissenschaftler mehr als 1000 unterschiedliche Bakterienfamilien aus Därmen ansehen, stehen sie daher vor der Frage, reicht es grob Stämme zu definieren oder muss man letztlich jedes uniformierte bakteroides Bakterium einzeln angucken? E. coli und sein böser Zwilling EHEC gehören beispielsweise zur selben Familie. Die Unterschiede sind verschwindend gering, spürbar sind sie trotzdem. E. coli ist ein harmloser Darmbewohner, EHEC verursacht schlimme Blutungen und starken Durchfall. Es macht nicht immer Sinn, Stämme oder Familien zu erforschen, wenn man wissen will, welchen Schaden Bakterien im Einzelnen anrichten können.